Glück der Menschen. Eins so groß, der Stolz darauf, damit dieses existiert. Nahm ein Volk ein Ziel in Kauf, einst das Leitbild der Geschichte. Du warst der Grund von Ruhm und Treue, der kleine Mann heute auf der Straße. Verbindet mit dir nur blinde Reue. Doch es gibt Menschen, die dich ehren. Sie setzen ihr Leben für dich ein, damit du weißt, dass wir dich lieben. Soll dieses Lied dir gewidmet sein, dir ganz allein. Vaterland, Vaterland, Vaterland, Vaterland, Vaterland, Vaterland, Vaterland, Vaterland. Boden. Von vielen tausend Ahnen, dann kam der Feind, dann kämpften sie und schwenkten stolz stets deine Fahnen. Und war der Tod auch schon vor Augen, hielten sie noch immer stand. Denn dich wie ihre Leben. Doch sie entschieden sich fürs Land. Heute wollen sie es nicht hören. Die Menschen, die heute hier leben, hätten Vorfahren nicht schon damals um dich gekämpft, würde es sie heute hier nicht geben. Dir nicht geben.